Lehrer, ein Beruf für Arme. Um zu verstehen, warum der deutsche Arbeitsmarkt diese Richtung eingeschlagen hat, mal abgesehen von den offensichtlichen äußeren Faktoren wie Globalisierung und Digitalisierung, muss man vielleicht einen etwas tieferen Blick in die Volksseele werfen. Man fängt am besten mit der Werbeagentur Jung von Matt an. Im Jahr 2002 entwarf sie für ihren Kunden Saturn, die Elektronikkette, den furchtbaren Slogan »Geiz ist geil«. Wie dauerhaft sich der Slogan halten würde, ahnten die Macher vermutlich nicht. Und wohl auch nicht, dass er fortan dafür würde herhalten müssen, jegliche Ausprägung moralisch bedenklicher Sparwut in der Bevölkerung anzuprangern. Spricht jemand von der Geiz-ist-geil-Mentalität der Deutschen, weiß sofort jeder, was damit gemeint ist. Dass nämlich die biblische Todsünde, Geiz, die übersteigerte krankhafte Form der Sparsamkeit, immer Verlierer produziert. Natürlich haben die Macher der Kampagne diese Mentalität nicht erfunden, sondern lediglich eine Stimmung aufgegriffen, die damals schon in der Luft lag. Wer mehr zahlt als den absolut niedrigsten möglichen Preis, ist dumm. Und dass man getrost die Augen vor den Folgen verschließen könne. In der Privatwirtschaft sind die Folgen offensichtlich. Wir haben gesehen, wie der Geiz der Konsumenten auf Branchen wie den Einzelhandel und die Luftfahrt wirkt. Aber der Geiz, den wir heute sehen, geht viel weiter. Er spielt auch in unserem Steuersystem und unseren Sozialsystemen eine immer größere Rolle. Niemand möchte mehr Steuern zahlen als unbedingt nötig und auch die Sozialabgaben sollen bitte möglichst niedrig sein. Das ist der Konsens zwischen Unternehmen, die wenig an den Staat abgeben wollen, um global wettbewerbsfähig zu sein. Privatleuten, die möglichst viel netto vom Brutto übrig behalten wollen und dem Staat, der sich immer schlanker aufstellen will, um seine Steuerzahler nicht unnötig zu belasten. Bis zu einem gewissen Grad ist das vernünftig. Niemand will einen Verwaltungsapparat finanzieren, in dem Beamte untätig herumsitzen. Effizienz ist sinnvoll und regelmäßige Überprüfungen von Behörden sind es ebenso. Der Wille zum schlanken, effizienten und günstigen Staat aber hat an vielen Stellen in unserem Verwaltungs- und Erziehungssystem zu einer Situation geführt, in der es heute vielen unserer Staatsdiener deutlich schlechter geht, als wir es uns eigentlich leisten könnten. Ich zeige das zunächst an einem Beispiel, das uns alle betrifft, weil es um die Zukunft unseres Landes geht. Lehrer. Ein Mann, der mir für dieses Buch seine Geschichte erzählt hat, die für viele steht, ist Michael Goller. Er arbeitet an einer Realschule in Augsburg, unterrichtet dort Sport und Wirtschaft. Eigentlich sollte er gar nicht mehr dort sein, ginge es nach der Landesregierung. Seine Anstellung wäre regulär im September 2018 ausgelaufen. Doch Goller klagte gegen den Staat Bayern und gewann, wegen eines Formfehlers der Landesregierung. Er ist jetzt erst einmal sicher und noch immer an der Schule tätig. Der Grund, warum Goller klagte, er hatte es satt, immer wieder nur auf Zeit angestellt zu sein. Goller hatte seit 7 Jahren immer wieder nur befristete Verträge. Mal 10 Monate, mal 1 Jahr, mal 6 Monate. Warum gerade er betroffen ist, während andere gleichaltrige Kollegen den Sprung in die Verbeamtung geschafft hätten, können weder er noch befreundete Kollegen sich erklären. Er sei ein super Lehrer, sagt einer von ihnen. Und eine Kollegin ergänzt, Goller mache doch denselben Job wie sie selbst. Warum stehe gerade bei ihm am Monatsende deutlich weniger Geld auf dem Lohnzettel? Eine Zweiklassengesellschaft in einem Kollegium an ein und derselben Schule. Solche Konstellationen gibt es immer häufiger. Allein in Bayern waren laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 2018 rund 3000 Lehrerverträge befristet, 1000 mehr als 2012. Die Befristung, sagt Goller, wirkten auf die Psyche. Es ist wirklich unglaublich schlecht. Man weiß nicht, wo ist man nächstes Jahr? Hat man überhaupt noch einen Job? Da gehen die Beziehungen dran kaputt. Bei mir war es definitiv so. Denn wenn man nicht wisse, wo man im nächsten Jahr arbeite, vielleicht in einer anderen Stadt, wie solle man sich dann eine gemeinsame Zukunft mit einer Partnerin aufbauen? Gollers Anwalt Florian Gottlieb sagt, er beobachte unter seinen Klienten, meist Menschen mit befristeten Arbeitsverträgen, häufig, dass die Psyche Schaden nehme. Angststörungen, Depressionen, Burnout. Und meistens, sagt Gottlieb, seien die Betroffenen Lehrer oder andere Angestellte im öffentlichen Dienst. Befristete Lehrerverträge sind keine Ausnahmeerscheinung. Fast jeder sechste Lehrer bundesweit arbeitet in einem solchen Anstellungsverhältnis. Die Zahl erscheint so frappierend, weil doch Lehrer einmal der Mittelschichtberuf schlechthin war. In meiner Jugend hatte ich mehr Schulfreunde, deren Mutter oder Vater Lehrerin oder Lehrer war, und das waren meistens die Familien, die stabiler schienen als fast alle anderen. Die teils, so zumindest meine Erinnerung, nicht nur in geräumigen Wohnungen lebten, sondern zusätzlich sogar noch eine Finca auf Mallorca besaßen. Wie kann es also sein, dass sich der Sozialstatus so vieler Lehrer, zumindest was ihre Planungssicherheit angeht, derart verschlechtert hat? Die lapidare Erklärung ist, es liegt daran, dass das deutsche Recht dieses Abrutschen erlaubt. Zunächst mal ist schon lange nicht mehr jeder Lehrer verbeamtet. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben von 200.000 Lehrern rund 40.000 nur einen Anstellungsvertrag. Finanziell sind sie deutlich schlechter gestellt als ihre verbeamteten Kollegen. Angestellte Lehrer aber sind oft auch befristet angestellte Lehrer. In Deutschland regelt das sogenannte Teilzeit- und Befristungsgesetz zunächst unabhängig von der Branche und unabhängig davon, ob es um Mitarbeiter des Staats oder der Privatwirtschaft geht, wann und warum Arbeitgeber ihre Verträge befristen dürfen. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dies rechtfertigen. Als Elternzeitvertretung, für Projektarbeit oder als Einstieg für frisch Ausgebildete. Besonders fragwürdig ist aber nun dies. Die öffentliche Hand gönnt sich selbst noch einen vierten Rechtfertigungsgrund. Befristungen aufgrund von Haushaltsgeldern. Die aber sind bekanntlich immer knapp. Es ist also äußerst einfach für eine Landesregierung, die Bundesregierung oder eine Kommune, Mitarbeitern nur Zeitverträge zu geben. Mit Klammer Finanzlage kann man eigentlich immer argumentieren. Eine haarsträubende Folge ist die. Der Freistaat Bayern, aber auch die Landesregierungen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hamburg nutzen seit ein paar Jahren eine noch perfidere Variante der Befristung. Sie lassen die Verträge der betroffenen Lehrer pünktlich zu den Sommerferien auslaufen und stellen erst zum Beginn des neuen Schuljahres im Herbst neu ein. Allein in Baden-Württemberg waren 2018 rund 3.300 Lehrkräfte betroffen. Die Landesregierung sparte dadurch 12,5 Millionen Euro an Gehältern ein. Für die betroffenen Lehrer bedeutet dies, dass für sie die Sommerferien mit dem Gang zur Arbeitsagentur beginnen. Das Verrückte ist, die Rechnung geht gar nicht wirklich auf, zumindest nicht gesamtwirtschaftlich betrachtet. Zwar spart die Landesregierung Geld, weil sie für die 6 Wochen Sommerferien die Lehrer von ihrer Payroll gestrichen hat. Die Lehrer aber, die sich arbeitslos melden, bekommen in dieser Zeit natürlich Arbeitslosengeld 1 und das bezahlt, Sie ahnen es, die Allgemeinheit. Diese Sommerferienkündigungen funktionieren somit im Grunde genommen wie die Aufstockerleistungen, die Niedrigverdiener im Einzelhandel bekommen. Aus Kurzsichtperspektive erscheint es, als würden durch sie Einsparungen erzielt, die den Menschen im Land zugutekommen. In Wahrheit aber, betrachtet man das große Bild, werden dadurch nur Kosten verschoben. Die einzigen, denen diese Kündigungen nutzen, sind die Kultusminister der Länder, die auf diesem Weg darauf verweisen können, wie sie den Personaletat ihrer Schulen schön günstig halten. Neben den Anstellungsverhältnissen vieler Lehrer haben sich auch deren Arbeitsbedingungen im Durchschnitt verschlechtert. Vielerorts sind die Haushaltsmittel so knapp, dass Arbeitsmaterialien fehlen. Das frustriert viele Lehrer ungemein. Eine im September 2018 veröffentlichte Studie des Verbands Bildung und Erziehung NRW ergab, dass dauernde Belastungsphasen kombiniert mit ständigem Frust über die unzureichende Ausstattung, die Lehrer krank machen. Außerdem müssen Lehrer die Mega-Aufgabe Inklusion bewältigen, gleichzeitig geflüchtete Schüler integrieren und bei all dem noch den gestiegenen Anforderungen von Eltern gerecht werden. Kein Wunder, wenn das vielen keinen Spaß mehr macht. Wenn der Beruf auch noch schlechter abgesichert ist als früher und dadurch auch im Ansehen abrutscht, ist das für den Bildungsstandort Deutschland ein ernstzunehmendes Problem. Das größte Problem ist aber, dass es in Deutschland gar nicht mehr genügend Lehrer gibt, was natürlich auch wiederum die Arbeitsbelastung für all jene, die an Schulen arbeiten, weiter steigen lässt. Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass fast 40.000 Pädagogen bundesweit fehlen, die meisten an Grund- und Förderschulen. Derzeit werden die Löcher mit Lehrern gestopft, die eigentlich schon in Pension sind, sowie mit Quereinsteigern. Leuten also, die den Beruf überhaupt nicht gelernt haben. Es lässt sich annehmen, dass dieser Trend dem Bildungsstandort Deutschland nicht gerade gut tut. Und der Lehrermangel verschärft die sozialen Ungleichheiten im Land, denn die meisten Lehrer fehlen in Brennpunktvierteln. Gerade dort, wo es gute Pädagogen bräuchte, gibt es keine. Es klingt deshalb umso bizarrer, dass Lehrer überhaupt befristet eingestellt werden. Die Bundesländer müssten doch froh und dankbar sein über jede Fachkraft, die sie bekommen können und ihr attraktive Konditionen bieten. Bei den Lehrerverbänden hofft man darauf, dass das geringe Angebot am Markt für Lehrer Druck auf die Bundesländer entfalten wird. Aber ist das wirklich zu erwarten? Solange die Landeshaushalte nicht genügend Geld zur Verfügung stellen, um für alle Lehrer angemessene Arbeitsverträge zu finanzieren, kann der Lehrermangel nicht behoben werden. In der Landespolitik heißt es standardmäßig, man müsse einen Teil der Lehrverträge befristen, weil sich ja von einem Jahrgang zum nächsten die Schülerzahlen veränderten. Somit schwanke auch der Bedarf an Pädagogen. Also müsse man einen Teil von ihnen schnell und unbürokratisch wieder loswerden können, wenn gerade ein Jahrgang mit niedrigen Schülerzahlen an der Reihe ist. Das klingt erst einmal logisch. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es kein valides Argument. Denn es gäbe durchaus eine Alternative. Jedes Bundesland könnte einen Pool an Vertretungskräften aufbauen, die je nach Bedarf von einem Schuljahr zum nächsten an anderen Schulen im Landkreis oder in ihrer jeweiligen Stadt eingesetzt würden. Dann stünde dem nichts mehr im Wege, diese Lehrer trotzdem unbefristet zu beschäftigen oder sogar zu verbeamten.